Radio. Rick DeVal. Live. Im gläsernen Sputnik-Studio. Vibromatic.

Player. Und diesmal auch als MP3-Stream. Yeah. baby. Tell me how you feel. Talk to me. So baby, tell me how you feel. Talk to me. Festival Radio.